unter den grünen Pfefferbäumen. Gehen die Musiker auf den Strich, zwei und zwei mit den Schreibern. Bach hat ein Strichquartett im Täschchen, Dante schwenkt den Dürren hin.